Fünftes Kapitel. Als wir durch die Tür gingen, fühlte ich mich eigenartig bedröhnt, so als würde ich gerade aus einer Narkose erwachen oder gerade in eine verfallen. Ich bemerkte sofort, dass die gegenüberliegende Badezimmertür sperrangelweit offen stand und versicherte mich mit einem flüchtigen Blick hinein, dass der Geistesgestörte sich nicht mehr darin befand. Ich überlegte kurz, ob ich es den anderen eventuell mitteilen sollte, entschied mich dann allerdings dagegen und ließ mich von ihnen zur großen Holztreppe geleiten, die wir dann alle gemeinsam herabstiegen unter lautem Protest der alten knarrenden Stufen. Das Gefühl von Déjà-vu war dabei so heftig, dass ich mitten auf der Treppe ins Schwanken geriet. Thule packte mich am Arm, damit ich nicht herunterfiel, und ich sah ihm erschrocken in seine graublauen Augen, als ich leise zu ihm sagte: Wir müssen einen Weg finden, dieses garstige Zeug von uns runterzukriegen. Es wird uns den Verstand vernebeln und uns im Kreis herumirren lassen. Weil ich stehen geblieben war, blieben auch die anderen auf der Treppe stehen, und Persephone drehte sich nach uns um. Wir sahen den Zorn auf ihrem Antlitz und giftig zischte sie uns zu. Wir haben jetzt keine Zeit, um dumm rumzusülzen. Seht zu, dass ihr euch in Bewegung setzt, bevor ich euch Beine mache. Er hat recht damit, dass wir dieses Zeug von uns runterkriegen sollten, gab Thule zu bedenken, und Karl Gustav pflichtete von meiner anderen Schulter aus bei: Da bin ich ausnahmsweise auch mal seiner Meinung. Diese ekelhafte Pampe ist wirklich sehr unangenehm und juckt wie Schweinescheiße. Bestimmt können wir hier irgendwo einen Schrank mit Klamotten finden, den wir plündern können, hörte ich Brandas hinter mir fiepsen, und ich seufzte hörbar, weil ich mich so elend fühlte, als würde ich jeden Moment einen Schlaganfall erleiden. Unwillkürlich schoss mir durch den Kopf, dass ich allmählich wohl einfach zu alt für derartig nervenaufreibende Einsätze wurde. Persephone verengte genervt ihre Augen zu Schlitzen und drehte sich dann wieder um, bevor sie verkündete: Wir können uns auch noch andere Sachen besorgen, wenn wir unten sind. Los jetzt, runter mit euch! Sie setzte sich wieder in Bewegung auf der Treppe und alle anderen folgten ihr wie in einer bizarren Prozession zum jüngsten Gericht. Mir kam es vor, als würden wir nun schon seit Stunden die knarrenden, quietschenden Holzstufen dieser Treppe hinuntergehen, und die Hoffnung darauf, noch jemals unten anzukommen, wurde immer kleiner in mir mit jedem Schritt. Inzwischen war mir wie durch dicken Nebel irgendwie bewusst geworden, dass ich mich entweder mit heftigen Vergiftungserscheinungen herumquälte oder aber mit den Auswirkungen einer starken Dehydration. Eventuell auch beides zeitgleich, ich war mir nicht sicher. Ich versuchte herauszubekommen, ob es meinen Geiselnehmern in irgendeiner Weise ähnlich ging, konnte mich aber auf keine Einzelheiten mehr fokussieren, und es kam mir sehr dunkel vor auf dieser verdammten Treppe, die kein Ende mehr zu nehmen schien. Im totalen Terran stieg ich Stufe um Stufe hinab und sah die meiste Zeit über auf meine Füße dabei. Niemand von den anderen sagte ein Wort, nur die Treppe erzählte uns etwas mit jedem Schritt, den wir taten. Weil sonst niemand etwas sagte, ging ich wohl davon aus, der Einzige zu sein, der sich einbildete, die Treppe wäre auf einmal endlos geworden, und hielt mich deshalb auch selber diesbezüglich geschlossen. Die dumpfe Dunkelheit um mich herum machte mich unendlich müde. Als die anderen plötzlich stehen blieben, wäre ich beinahe in Persephone hineingelaufen, die ganze Zeit über vor uns gegangen war. Ich wollte mich vergewissern, dass ich noch immer auf einer der Treppenstufen stand, musste dann aber nicht wenig verblüfft feststellen, dass dem nicht so war. Unter meinen Füßen befand sich nun das wohl hässlichste Fliesenmuster aller Zeiten, das ich auf alle Fälle wiedererkannt hätte, wenn ich es zuvor schon einmal gesehen hätte. Es war mir jedoch absolut neu. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wo diese Hippies mich nun schon wieder hingebracht hatten. Es war noch immer sehr dunkel ringsum und ich fing an, daraus zu schließen, dass es allmählich Abend wurde oder vielleicht schon Nacht geworden war. Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wie lange ich mich schon in diesem widerwärtigen Albtraum befand, und ich konnte nur vage darauf hoffen, jeden Moment daraus zu erwachen. »Psst, könnt ihr das auch hören?« fragte Persephone leise vor uns, und angespannt lauschten wir alle in die finstere Stille um uns herum. Was ich hörte, war ein tröpfelndes Pochen, das ich mir unweigerlich als Regen vorstellte, der irgendwo gegen ein Fenster klopfte. Kann sein, dass da noch etwas anderes zu hören war, aber wenn ich mich zu konzentrieren versuchte, bekam ich davon heftiges Ohrensausen. Mit recht verklebten Augen versuchte ich derweil, irgendwelche Einzelheiten meiner Umgebung auszumachen, an denen ich mich hätte orientieren können. Erstaunlicherweise fand ich dabei meine Jacke zerknüllt in einer Ecke liegen und erinnerte mich daran, sie auf meiner wilden Flucht unten an der Treppe ausgezogen zu haben. Anschließend hatte ich mir einen Mantel von der Garderobe genommen, aber weder diese Garderobe war noch da, noch die Treppe, die wir angeblich heruntergegangen waren. Als ich mich einmal umdrehte, um nach der Treppe Ausschau zu halten, fand ich sie nirgendwo. Und das war sehr eigenartig, denn meine Jacke lag ja dort. Und dass meine Jacke dort lag, sollte mir eigentlich beweisen, dass ich mir meine seltsame Reise durch die absurd vielen Räume dieses unheimlichen Hauses durchaus nicht bloß eingebildet hatte. Aber lag sie auch wirklich dort, wo ich sie ausgezogen und hingeworfen hatte? Ich war mir nicht sicher. Wegen überhaupt gar nichts mehr war ich mir noch sicher. Nicht mal, ob der Mantel, den ich mir angezogen hatte, ebenfalls nur eine Illusion gewesen war. Er fühlte sich allerdings echt an, als ich meine Hände in die Taschen steckte und darin herumwühlte. Und plötzlich hatte ich etwas in der Hand, das sich ebenfalls sehr echt anfühlte. Es war metallisch und kalt, und ich hoffte aus irgendeinem Grund, es würde sich dabei um ein Taschenmesser handeln, aber als ich es kurz hervorzog, um einen Blick darauf zu werfen, stellte ich etwas enttäuscht fest, dass es sich bloß um eine alte und auch schon ziemlich verrostete Mundharmonika handelte. Ich steckte sie wieder in die Manteltasche und versuchte dann herauszufinden, worüber meine Geiselnehmer sich derweil unterhielten. Allem Anschein nach hatten sie nun selber die Orientierung verloren und beratschlagten sich gegenseitig, in welche Richtung sie gehen sollten, um in den Keller zu gelangen. Außerdem beharrte Persephone akribisch auf ihre Behauptung, ein Flugzeug gehört zu haben, und veräußerte ihre Bedenken, dass es sich um ein Spionageflugzeug oder gar um ein Flugvehikel mit Sprühfunktion handeln könnte, das irgendein bösartiges Gift in die Luft spritzen würde, um die Wetterkatastrophe nur noch zu verschlimmern oder um der flächendeckenden Ausbreitung des CR9-Viruses auf die Sprünge zu helfen. Natürlich wusste ich Bescheid über das Virus. Die mediale Berichterstattung darüber hatte in den letzten Tagen die allgemein anhaltende Aufregung wegen des ominösen deutschen Regenbogens etwas überschattet. Die Leute taumelten regelrecht von einer Hysterie in die nächste und viele wollten da natürlich irgendeinen Zusammenhang sehen, aber es gab keinen. CR9 war einfach nur ein Grippevirus, zu dieser späten Zeit des Jahres absolut nichts Ungewöhnliches. Aber die Leute waren durch den Regenbogen schon in Endzeitstimmung versetzt worden. Als dann die Berichte über die neue Grippewelle kamen, drehten einige von ihnen komplett durch, fingen an, Klopapier und Nudeln zu horten, um darauf thronend bei sich zu Hause den vermeintlich unausweichlichen Untergang der menschlichen Zivilisation zu erwarten. Dass es bei der ganzen Panikmache nicht darum ging, die Leute zu warnen, damit sie sich in Sicherheit bringen konnten, begriffen derweil die wenigsten. Wie bei jeder anderen Kampagne dieser Art ging es auch bei CR9 um nichts anderes als um die Etablierung eines neuen Impfstoffes. Natürlich wollte ich diese Information diesen Hippies, die mich mehr oder weniger in ihrer Gewalt hatten, nicht unbedingt auf die Nase binden. Die machten aus meiner Sicht schon einen genug verstörten Eindruck. Ich mischte mich also nicht ein in ihr Gespräch, sondern entfernte mich so unauffällig wie möglich von ihnen. Es sollte freilich nicht den Eindruck erwecken, als wolle ich die Flucht ergreifen, also tat ich so, als würde ich nach irgendetwas suchen, das ich hier irgendwo verloren hatte. In Wahrheit suchte ich natürlich nach einer Tür, wenigstens nach einem Fenster. Aber ich konnte nicht mal den Lichtschalter finden, als ich mich im Dunkeln an der Wand entlang tastete. Stattdessen stieß ich gegen die spitze Kante eines Glasbilderrahmens, der daraufhin von der Wand fiel und scheppernd zu Bruch ging, als er auf die widerwärtig gemusterten Fliesen runterknallte. Damit hatte ich es natürlich geschafft, alle Blicke gegen meinen Willen auf mich zu lenken, und prompt ließ Karl Gustav verlauten: Er versucht abzuhauen! Sofort eilten er und Thule herbei, um mich festzuhalten, nachdem Persephone den Befehl dazu erteilt hatte. Ich versuchte, sie von mir abzuschütteln und mich mit den Worten zu verteidigen. Es muss hier doch irgendwo eine Tür oder ein Fenster geben. Hier drin ist es so finster wie in einem Schuhkarton. Ihr steht nur rum und redet, aber so kommen wir hier nicht weiter. Vielleicht hat er recht, ich sehe hier auch nirgendwo ein Fenster oder eine Tür oder überhaupt irgendwas. Gab Randers mit seiner dünnen Piepsstimme von sich und erklang sehr entmutigt, so als würde er es nur noch bereuen, dass er überhaupt hierher gekommen war mit den anderen. Karl Gustav zog ein Sturmfeuerzeug hervor und es roch nach Benzin, als er das Rädchen am Feuerstein wetzte, woraufhin eine kleine flackernde Flamme alle Gesichter der Umstehenden in gespenstisches Leuchten einhüllte. Zu meinen Füßen sah ich die Scherben des Bilderrahmens und dazwischen eine vergilbte Fotografie, auf der sich die Luftaufnahme eines Hauses befand. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Fotografie des alten Farmhauses, in dem wir uns befanden, aus einer Zeit, als nur die wenigsten Leute ein Automobil besessen hatten. Einst war es wohl ein riesiger Hof mit mehreren Nebengebäuden gewesen, von denen inzwischen nur noch das Haupthaus übrig geblieben war. Aus irgendeinem Grund interessierte mich dieses alte Foto mehr als das, was die Ökoterroristen zu sagen hatten. Ich wollte mich schon runterbücken, um es aufzuheben, doch ich hielt inne, als ich bemerkte, dass die Prozession sich wieder in Gang setzen wollte, und so ließ ich es liegen zwischen den Scherben und folgte den Hippies, die jetzt von Karl Gustav angeführt wurden, der mit seinem Sturmfeuerzeug voranging. Nur am Rande wunderte ich mich etwas darüber, dass es ihnen auf einmal völlig egal zu sein schien, ob ich mich aus dem Staub machen wollte oder mich ihnen freiwillig anschloss. Zumindest aber schienen sie keinen Wert mehr darauf zu legen, mich spüren zu lassen, dass sie hier das Kommando innehatten. Zunächst kamen wir auf einen schmalen Korridor, den ich wiederum nicht wiedererkannte. Das befremdliche Gefühl war so stark in mir, dass ich mir mehr und mehr der Eindruck aufdrängte, mich plötzlich in einem völlig anderen Haus zu befinden. »Was ist das hier nur für ein kranker Shit?« flüsterte unser Gruppenführer immer wieder angewidert klingend vor uns, und ich konnte Branders schräg links von mir leise schluchzen hören, während ich dabei zusah, wie er sich beim Gehen kontinuierlich überall wie von Sinnen abkratzte. Ich selber hatte den fiesen Juckreiz inzwischen so lange unterdrückt, dass ich ihn nur noch als unangenehmes Kribbeln und Stechen auf der Haut wahrnahm. Es fühlte sich ein bisschen so an, als hätte man sich ganz nackend und verschwitzt in frischer Stahlwolle gewälzt. »Solltest das mit dem Kratzen lieber sein lassen«, raunte ich ihm zu, doch er warf mir nur einen sehr flüchtigen, als auch sehr verzweifelten Blick zu und kratzte weiter. »Dieses Haus ist vielleicht verflucht«, meinte Persephone schaudernd, aber Thule war der anderer Meinung. »So ein Unsinn! Wir sind alle bloß völlig gestresst und fertig und durstig. und mit dieser stinkigen Jauche vollgeschmiert, die überall juckt wie die Pest. Vor uns ertönte ein metallisches Schnippen und dann standen wir wieder komplett im Dunkeln. Karl Gustav hatte sein Sturmfeuerzeug wieder zuklappen lassen und erklärte uns, es sei zu heiß geworden, um es weiter in der Hand halten zu können. Großer Unmut daraufhin von allen Beteiligten einstimmig bekundet, aber dann sahen wir ein trübes Leuchten, wie durch einen schmalen Türspalt flimmernd, ungefähr 200 Meter weiter vor uns. Darauf bewegten wir uns dann zu, ohne uns weiter darüber abzusprechen, wie die Motten, die zum Licht fliegen und gar nicht weiter darüber nachdenken, ob es sie eventuell verbrennen könnte. Durch eine Tür kamen wir schließlich in ein augenscheinlich sehr teuer eingerichtetes Wohnzimmer, das mit sehr speziellen und exotischen Möbelstücken ausgestattet war, auf denen ein matt buntes Leuchten in aller Sänfte lag. Doch es schien keine Lampe in diesem Wohnzimmer. Das Licht kam von draußen durch eine Terrassentür, die neben sich ein breites Panoramafenster hatte, das direkt auf den verfluchten Acker hinauszeigte, wo der apokalyptische Regenbogen in voller Pracht und Größe bewundert werden konnte. Für eine ganze Weile stand ich mit den anderen dann vor diesem Fenster und wir glotzten wie die Idioten zusammen auf diesen in der nächtlichen Dunkelheit leuchtenden Regenbogen, der uns durch die Glasscheibe scheinend in sein obszön farbenfrohes Licht tauchte, und wir alle hatten in diesem Moment wahrscheinlich ein und dieselbe Erkenntnis bezüglich der Tatsache, dass wir hier gemeinsam einer Art göttlichen Prüfung unterzogen wurden und dabei im Schatten einer Macht agierten, die kein Mensch auf Erden und auch die gesamte Menschheit auf Erden zusammen nicht zu begreifen vermocht hätte. Boah, das Teil ist brutalst abgefahren, hörte ich Karl Gustav hervorkeuchen. Er schwang tiefe Ehrfurcht in seinen lachsgewählten Worten und auch seinen Mitstreitern entfleuchte der ein oder andere Laut der Verblüffung. Allem Anschein nach sahen sie den Regenbogen zum ersten Mal aus solch geringer Distanz. Nur einer von ihnen, der kleine Dicke, stand nicht mit uns am Fenster. Als ich mich nach ihm umsah, saß er auf einer weißen Couch und starrte stumm vor sich auf die blank polierte Marmortischplatte, während er sich die Waden blutig kratzte und unterdrückt gehalten vor sich hinschniefte. Sein erbärmlicher Anblick holte mich wieder ein wenig zurück in die bittere Realität, in der wir uns augenblicklich befanden, und plötzlich fühlte ich wieder nichts als Verachtung für dieses geheimnisvolle Lichtspektakel da draußen, als ich mich schließlich gänzlich davon abwandte. Persephone, Thule und Karl Gustav blieben weiter am Fenster stehen und sahen unentwegt wie gebannt in das bunte Leuchten, als hätten sie niemals zuvor etwas Schöneres gesehen. Zugegeben, bei Nacht war dieses Schauspiel in der Tat erstmal einfach nur schön anzusehen. Aber wenn man alsdann darüber nachzudenken begann, was für ein übles Chaos es innerhalb kürzester Zeit verursacht und in was für eine persönliche Kalamität es einen nur geführt hatte, wenn man sich aus was für einem Grund auch immer etwas eingehender damit zu befassen versucht hatte, dann verblasste die Schönheit sehr schnell und jene unerklärlichen bunten Leuchtfarben gediehen zur schreienden Grimasse der Verspottung im Angesichte seines Betrachters. Zumindest mir ging es so. Für einen Moment lang war ich unschlüssig, ob ich die Terrassentür nehmen oder mich neben Branders auf die Couch setzen sollte. Ich entschied mich dann für Zweiteres, weil ich es mir schlimmer vorstellte, mich draußen zu verlaufen, als drinnen in diesem seltsamen Haus. Branders schaute erstaunt zu mir auf, als ich mich müde und schwerfällig neben ihn auf das Polster fallen ließ. Als ich seinen Blick erwiderte, schaute er allerdings ganz schnell wieder weg, als würde er sich wegen irgendetwas schämen. Ich dachte, es wäre ihm einfach peinlich, dass er die ganze Zeit geheult hatte wie ein Baby. Dann aber sah ich, dass er sich zusätzlich auch noch eingenässt hatte wie eines. Wenig dezent nahm ich zwei Sitzflächen Abstand von ihm und setzte mich an das andere Ende der weißen Viersitzer-Polstergarnitur. Es tut mir leid, hörte ich das Häuflein Elend vom anderen Ende wimmern, und ich meinte kopfschüttelnd darauf: Muss es nicht. Wir sind alle etwas durch den Wind, würde ich meinen. Erst dieses Unwetter da draußen und dann dieses ganze Dilemma hier drin. Da muss man schon was aushalten können, um das durchzustehen. Aber es hat wenigstens inzwischen aufgehört zu regnen, wie es aussieht. Wenn wir Glück haben, werden wir lebend hier aus der Sache wieder rauskommen. Gerade wollte ich dazu übergehen, auf die Leute im Keller zu sprechen zu kommen, die immer noch dort unten mit Fesseln und Augenbinden in Angst und Pein ausharren mussten. Aber Karl Gustav setzte sich plötzlich zwischen uns und wendete sich sofort Branders zu. Was quatscht ihr beiden hier? Reiß dich mal zusammen, du ziehst uns alle ganz schön runter. Hast du dich schon wieder eingepisst? Verdammt, Branders, das kann doch wohl nicht. Er sprang auf von der Couch und ich erwartete fast, dass er dem kleinen Dicken gleich eine runterhauen würde. Stattdessen drehte er sich wütend von ihm weg und ich massierte mir die Schläfen, weil ich Kopfschmerzen hatte. Hauptsächlich wegen der Dehydration, aber sicherlich auch, weil diese Klappspaten mir inzwischen eigentlich nur noch tierisch auf die Nerven gingen. Karl Gustav redete irgendwas mit Persephone und Thule verschwand irgendwie komplett im Hintergrund, während ich mit Branders auf dieser Couch saß und am liebsten einfach eingeschlafen wäre. Für einen kurzen Moment lang schloss ich meine Augen und lehnte mich zurück. Als ich sie wieder auftat, sah ich direkt in den Regenbogen. Unweigerlich musste ich mir vorstellen, wie sich diesen ganzen Mist da draußen vielleicht einfach nur irgendein ziemlich gerissener Mensch mit technischen Mitteln ausgedacht und zurechtgetüftelt haben könnte, um dann mächtig Kohle damit zu scheffeln und am Ende des Tages hier auf dieser höchstwahrscheinlich irre teuren Couch zu sitzen und das diabolische Meisterwerk bei klassischer Musik und einem irre teuren Rotwein genüsslich zu feiern, während da draußen der Rest der Welt sich deswegen selber in den Wahnsinn trieb. Tatsächlich konnte ich mich nicht daran erinnern, dass dieses alte Farmhaus ein Panoramafenster besaß, geschweige denn eine Terrasse. Schon gar nicht zum Acker raus. Wer will schon gerne seinen Tee auf einer Terrasse einnehmen, die nach Gülle müffelt? Ländliche Idylle hin oder her. Wirklich appetitlich erschien es mir nicht. Kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende gedacht, klatschte erneut heftiger Regen in dicken Perlen von draußen gegen die gerahmten Gläser in der Wand. Es klang, als würde der dritte oder vierte Weltkrieg losbrechen, als auch noch grollende Donnerschläge sich dazu gesellten und die gesamte Einrichtung zum Zittern brachten. Panische Nervosität brach sofort unter allen Anwesenden aus, und auch mir war es recht mulmig zumute, als ich durch das verheulte Fenster den Regenbogen des Grauens vor sternenklarer Nachtkulisse im Blitzgewitter aufleuchten sah. Einfach alles daran sah so widernatürlich und bösartig aus, dass ich in mich zusammenzuckte wie ein erschrecktes Huhn. Persephone erkundigte sich bei Karl Gustav danach, ob er sein Feuerzeug wieder benutzen könne. Er zog es hervor und ließ es einmal kurz aufleuchten, bevor er es wieder zuklappte, um Benzin zu sparen. Da bemerkte ich, dass neben mir eine Lampe stand, und ich betätigte den Schalter. Es klickte leise, aber es kam kein Licht. Branders sah schüchtern zu mir herüber, und wieder schüttelte ich meinen Kopf, als ich zu ihm sprach: Entweder ist die Lampe kaputt oder der Strom ist aus. Letzteres erscheint mir wahrscheinlicher bei dem Gewitter da draußen, brummte Thule von irgendwo hinter der Couch. Ich raffte mich auf, um mich nach ihm umzusehen und sah, dass er ein aufgeschlagenes Buch in der Hand hielt. Hinter ihm schimmerte der Regenbogen auf ein großes Bücherregal, das genauso hoch und breit war wie die Wand, an der es platziert war. Es war zur oberen Hälfte mit Büchern, zur unteren Hälfte mit Musikdatenträgern gefüllt. Und zunächst hielt ich es für eine durch das bunte Licht von draußen induzierte Halluzination, dass diese Medien in Regenbogenfarben sortiert waren. Dann aber wurde mir bewusst, dass sie wirklich in Regenbogenfarben sortiert waren. Thule kam mit dem Buch in der Hand hinter dem Sofa hervor, um sich damit an das Fenster zu stellen. Ich konnte sehen, wie er mit dem Finger der anderen Hand über eine der Seiten fuhr und dabei einen angestrengten Blick aufsetzte, als würde es ihm schwer fallen, die Buchstaben in der Lichtillusion dieser dunkelbunten Dumpfheit zu entziffern. »Was liest du da?« wollte Persephone von ihm wissen und stellte sich neben ihn, um auch einen Blick in dieses Buch zu werfen. Und noch bevor er antworten konnte, fragte sie, »Kann es uns helfen, hier rauszufinden?« »Das glaube ich eher weniger«, meinte Thule dann zu ihr. Alle Blicke waren nun auf ihn gerichtet, was ihm sichtlich unangenehm war, also konzentrierte er sich wieder auf das Buch in seiner Hand, bevor er weitersprach. »All die ganzen Bücher und Musikdatenträger hier haben jeweils irgendwas mit Regenbögen und Weltuntergang zu tun. Es ist ziemlich verrückt, hört euch das mal an.« Er steckte den Finger zurück in das Buch und zitierte dann daraus, »Der Regenbogen war in der germanischen Mythologie als Brücke namens Bifröst bekannt, die als Midgard bezeichnete Welt der Menschen und Asgard, den Sitz der Götter, miteinander verband. Während des sogenannten Ragnarök, des Weltuntergangs der nordischen Mythologie, wird der Regenbogen zerstört.« Es wunderte mich etwas, dass er diese Passage so vorlas, als wären ihm diese Dinge nicht schon vorher vertraut gewesen. Zumindest hätte ich dies aufgrund seines nordisch klingenden Namens wohl irgendwie erwartet. »Na, wenn das so ist, brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen, ob das Ende der Welt schon gekommen ist«, gab Karl Gustav zynisch betont von sich und fügte dem an, »die Bofrostbrücke da draußen sieht jedenfalls noch ziemlich heil aus, wenn du mich fragst.« »Bifröst, nicht Bofrost«, wurde er von Thule verbessert, der sodann seinen Blick wieder in das Buch sinken ließ und fortfuhr. »Die nordische Mythologie ist allerdings nicht die einzige, in der der Regenbogen eine starke Interpretation erfährt. In der babylonischen Schöpfungsgeschichte Enuma Elish beispielsweise wird davon erzählt, dass der Schöpfergott Marduk das Leben auf der Erde ermöglichte, indem er die Urflut, die Göttin Tiamat, mit einem Bogen tötete. Um das dauerhafte Bestehen der Schöpfung zu gewährleisten, nahm der höchste Gott, der Himmelsgott Anu, den Bogen Marduks und setzte ihn als Bogenstern an den Himmel. Der Regenbogen ist in der altorientalischen Vorstellungswelt also ein kriegerisches Symbol für die göttliche Macht, die sich erhebt, um Störungen auf der Erde zu bekämpfen und zu besiegen und so den Fortbestand des Lebens zu sichern.« »Hey, warte mal«, rief Karl Gustav ihm plötzlich dazwischen und meinte dann, »der Typ, den wir mitgenommen haben, hat unterwegs hier auch sowas in der Art gefaselt. Vom Ende der Welt und dem Ende der Menschheit, damit das Leben weiter existieren kann. Er meinte, dass erst eine Flut kommen würde und dann eine Ebbe. Die finale Ebbe, wie er sich ausdrückte. Und nachdem sie die Menschen fortgespült hätte, würde das Wasser sich irgendwie erheben und dann einfach wegfliegen. Er hat das alles irgendwie in sehr geistreiche Worte verpackt. Ich kann es gar nicht so eloquent wiedergeben, wie er es gesagt hat.« Er zuckte grinsend mit den Schultern und sprach sodann die Überlegung aus, den Geistesgestörten ausfindig zu machen, von dem er gesprochen hatte und den er allem Anschein nach keineswegs für einen Geistesgestörten hielt, sondern für einen hochgebildeten Philosophen. Auf seinen Vorschlag wollte allerdings niemand so wirklich eingehen, worüber ich zu jenem Zeitpunkt sehr erleichtert war, wie ich zugeben muss. Allzu große Lust, diesem Irren nochmal über den Weg zu laufen, der mich in dem Badezimmer des Obergeschosses meiner Meinung nach beinahe angefallen hätte wie ein wildes Tier, hatte ich freilich nicht. Steht da sonst noch irgendwas drinne? Irgendwas, das uns hier vielleicht irgendwie weiterhelfen könnte? Wollte Persephone abermals von Thule wissen und er musste warten, bis das nächste ohrenbetäubende Donnergrollen wieder abgeschwollen war, bevor er ihr antworten konnte. Nein, ich glaube kaum, dass uns die Information in irgendeiner Weise weiterhelfen könnte, dass ein französischer Komponist namens Olivier Messiaen in seinem 1944 entstandenen Quartett auf das Ende der Zeit einen Satz mit dem Titel »Wirbel der Regenbögen für den Engel, der das Ende der Zeit verkündet« komponierte. Dann pack dieses verdammte Buch endlich weg und lass uns von hier verschwinden, zischte Persephone gereizt und keineswegs zu lockeren Scherzen aufgelegt. Mit einem geräuschvollen Plapp ließ Thule das Buch in seiner Hand zuschnappen und legte es dann auf irgendeine Anrichte ab, statt es zurück ins Regal zu stecken. Draußen regnete es weiterhin in Strömen, das Wasser klatschte nur so gegen die Fenster, als würde es jemand von draußen aus vollen Eimern dagegen schleudern. Das Grollen des Donners war zu dröhnendem Peitschenknall angeschwollen und die in immer kürzeren Abständen aufzuckenden Blitze erhellten totenbleich das Bild der totalen Zerstörung dort draußen auf dem Acker, über dem in seiner bizarren, völlig ungebrochenen Friedfertigkeit der kunterbunte Bühnenkobold thronte. Am liebsten wäre ich ins Unwetter rausgerannt, um ihn zu erwürgen. Wir verließen diesen Raum schließlich durch eine andere Tür und wieder standen wir plötzlich in einem schmalen Korridor, aber es war nicht derselbe, durch den wir zuvor gegangen waren. Es war wiederum sehr dunkel und Karl Gustav steckte sein Sturmfeuerzeug an, um uns den Weg zu leuchten. Wir konnten im flackernden Schein eine Vielzahl von Türen ausmachen, die sich zu unserer Linken wie zu unserer Rechten in Abständen von etwa 2,5 Metern aufreihten. Es mussten insgesamt mindestens 12 Türen sein, und ich wäre jede Wette eingegangen, dass sich hinter jeder zweiten Tür ein gottverdammtes Badezimmer befand. Allerdings probierten wir keine einzige dieser Türen aus, sondern gingen den ganzen Gang runter, bis wir vor einer Tür standen, die etwas größer war als all die anderen. Es war Thule, der nach der Klinke griff und sie öffnen wollte, doch sie schien verklemmt zu sein. Sie ließ sich nur nach innen öffnen, aber irgendetwas schien innen von unten davor zu liegen, sodass die Tür sich nicht aufschwingen ließ. Dieser Bär von einem Kerl stemmte sich mit aller Kraft dagegen, doch sie öffnete sich nur einen Spalt breit und das Türblatt begann sich durchzubiegen. Ich kam ihm schließlich zur Hilfe und mit vereinten Kräften drückten wir dagegen, was das Zeug hielt, während ich mich innerlich still selbst danach fragte, warum wir nicht einfach eine der anderen Türen ausprobierten, statt uns mit dieser einen dort so abzurackern, hinter der wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nur in eine Sackgasse gelangen würden. Was auch immer hinter dieser Tür lag, es war so schwer wie ein totes Pferd. Das war, was mir durch den Kopf ging, als wir die Tür endlich so weit aufgedrückt bekommen hatten, dass einer von uns hindurchschlüpfen konnte, und derjenige war in dem Fall ich selber. Zu meiner absoluten, grauenvollen Überraschung lag dann hinter dieser Tür tatsächlich auch ein totes Pferd. Persephone, die mir auf den Fersen durch den Türspalt gefolgt war, schlug sich entsetzt die Hände vors Gesicht und stieß einen seltsam kraftlos klingenden Schrei aus, der ihre Gefolgschaft in Windeseile aufrücken ließ. Alle quetschten sich durch die schmale Öffnung zwischen Tür und Türrahmen und standen plötzlich neben mir. Karl Gustav kam mit seinem Sturmfeuerzeug herbei und beugte sich vor, um den Kadaver zu beleuchten, der da vor der Tür lag. Sofort erkannten wir die gleichen seltsamen Wunden, die der Leichnam im Obergeschoss aufgewiesen hatte, kurz bevor er geplatzt war. Angewidert wichen alle zurück, Nur ich ging einen Schritt näher ran, um es aus nächster Nähe betrachten zu können, denn ich wollte herausfinden, was es damit auf sich hatte. Das Pferd war noch grausiger entstellt als der Mann gewesen. Die finsteren Löcher, die wie Geschwulste aus verrotteten Rosenblüten aussahen, hatten den ganzen Leib vom Hals bis zu den Flanken übersät, und das blauschwarze Glibberzeug in diesen Wunden funkelte mich böse frohlockend an, während ich es von Ekel erfüllt in Augenschein nahm. Etwas irritiert stellte ich dabei fest, dass jener garstige Gestank nach verwesenden Innereien gänzlich fehlte, der oben in dem traurigen Kinderzimmer allgemeine Brechreizstimmung verbreitet hatte. Der Pferdekadaver stank überhaupt nicht. Allenfalls ein leichtes Odeur von duftendem Heu lag in der Luft. Diese Tatsache wunderte mich mehr als das tote Pferd an sich. Aber ich sah davon ab, mich den anderen diesbezüglich mitzuteilen, die sich noch immer fassungslos um dieses grausame Bild versammelt hielten. Als ich mich ihnen gerade wieder zuwenden wollte, ging auf einmal das Licht aus, und Karl Gustav entschuldigte sich dafür, dass das Feuerzeug wieder zu heiß geworden war in seiner Hand. Ich konnte Brandas würgen und Persephone schluchzen hören, während ich mir im Stillen für mich selber meine Gedanken darüber machte, was es wohl zu bedeuten hatte, dass die Wunden am Kadaver des Pferdes nicht so gerochen hatten wie die Wunden an Echthon, der irgendwo in den oberen Stockwerken dieses Horrorhauses in einem Kinderzimmer geplatzt war. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen, außer dem, dass es vielleicht etwas damit zu tun haben könnte, wie lange dieses Pferd schon tot war. Echthon hatte noch gelebt und mit seinen Schmerzen gekämpft, als ich ihn gefunden hatte. Dieses Pferd aber schien schon etwas länger dort vor der Tür zu liegen. Zumindest meiner kurzfristig beschränkten rein optischen Analyse seines äußeren Zustandes nachzuurteilen. Denn in der Tat roch es in keiner Weise nach Verwesung, obwohl der ganze Raum inklusive des Kadavers selbst so aufgebläht von stinkenden Gasen hätte sein müssen, dass uns allen die kalte Galle hochgekommen wäre. Dass dieses Schockelement der Realität in diesem Moment auf seinen Auftritt verzichtete, ließ mich, nicht zum ersten Mal seit Beginn dieser Geschichte, daran zweifeln, ob ich mich überhaupt in der Realität befand. Denn es schien alles so unwirklich, als wäre ich in einem schlechten Film gelandet, dessen Drehbuch man mir nicht vorab überlassen hatte. Da standen wir nun im Dunkeln vor einem toten Pferd, wussten nicht, wo wir waren und hörten das dumpfe Geräusch von heftigem Regen wie aus weiter Ferne zu uns durchdringen. Es war wirklich sehr trostlos und ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals zuvor in meinem Leben eine solch kalte, markerschütternde Hoffnungslosigkeit empfunden zu haben, als mir plötzlich ein Gedanke kam, der mich umgehend in Panik versetzte. »Wir müssen machen, dass wir hier ganz schleunigst wegkommen!« hörte ich mich selber fast brüllen und konnte mir die verstört reinblickenden Gesichter der Hippies in der Dunkelheit nur vorstellen, während ich mich, ohne zu wissen wohin, in Bewegung setzte, um mich von diesem Kadaver zu entfernen und dabei ausrief, »Das Ding kann jeden Moment explodieren! Macht, dass ihr wegkommt!« Ich hörte Rumpeln und Poltern und verängstigtes Gewisper, während ich selber völlig blind in die undurchdringliche Dunkelheit stürzte. Ich spürte die totale Hektik um mich herum und sah ein paar Mal das Feuerzeug von Karl Gustav aufblitzen, ohne eine Flamme dabei zu erzeugen. Instinktiv stolperte ich trotzdem in diese Richtung und knallte dann auch prompt irgendwo so heftig mit der Birne gegen, dass ich sofort Sterne sah und bewusstlos umklappte.